Wir wollen freie Menschen sein. Mit dieser Forderung wenden sich am 17. Juni 1953 Hunderttausende in der DDR gegen das herrschende Regime. Die Unzufriedenheit über die Politik und die Probleme des alltäglichen Lebens treiben die Leute auf die Straße. Die politischen Machthaber rufen das sowjetische Militär zur Hilfe. Panzer rollen und treiben die Menschenmengen auseinander. Viele Demonstranten werden dabei verwundet. Mehr als 50 kommen ums Leben. Der Aufstand scheitert. 36 Jahre später. Im Herbst 1989 geht das Volk wieder auf die Straße. Wir sind das Volk, rufen die Demonstranten und kämpfen für die demokratische Erneuerung ihres Landes. Diesmal hat die politische Führung dem Aufstand nichts entgegenzusetzen. Die Mauer fällt. Das politische Regime bricht zusammen. 1953 und 1989 sind die Schlüsseldaten in der Geschichte von Widerstand und Opposition in der ehemaligen DDR. Die Ausstellung zeigt viele eindrucksvolle Beispiele von Mut und Zivilcourage. Sie erinnert zum Beispiel an den Protest vieler Schüler und Studenten in den 50er Jahren, an die Reaktionen auf den Mauerbau 1961, an die Solidarität mit dem Prager Frühling 1968 oder an die Aktionen gegen Wahlfälschungen im Mai 1989. Diese Wanderausstellung heißt »Widerstand und Opposition in der DDR« und bietet den Besuchern Einsicht in einen weitgehend vergessenen Teil ostdeutscher Geschichte. Zu sehen ist sie zurzeit im Stadtmuseum in Münster.